Die Mosaik-Grundschule befindet sich an einer sechsspurigen Schnellstraße. Parallel dazu fährt die S-Bahn. Außer dem dreistöckigen Schulgebäude, einer Tankstelle und einem Gewerbehof ist weit und breit nichts zu sehen in diesem Teil von Berlin-Treptow. Kurz vor 8 Uhr kommt eine Mutter mit ihren zwei Kindern vom nahegelegenen S-Bahnhof. Es regnet. Yasemin Kılıç ist Erzieherin. Sie hatte von anderen Eltern gehört, die ihre Kinder an dieser Schule abgemeldet haben. Sie selbst vertraue dem Bildungsverein, der diese und vier weitere Schulen in Berlin betreibt, sagt sie. Ich bin sehr zufrieden. Wir sind vertraut mit den Gesetzen. Wir haben kein Bedenken, dass hier irgendwelche terroristische Erziehung oder sonst noch irgendwas gemacht worden wäre. Weil wir kennen die Leitung und die ganzen Lehrer und wir wissen auch, welche Einstellung die haben. Wir wissen, dass die mehr auf die Bildung achten. Es ist wirklich kein Thema, dass hier irgendwie die Kinder auf Gewalt oder terroristische Sachen erzogen werden. Der Trägerverein der Schule TÜDESB gehört dem Netzwerk des türkischen Predigers Fethullah Gülen an. Der türkische Präsident Erdogan macht Gülen für den Putschversuch Mitte Juli in der Türkei verantwortlich. Sein Netzwerk wurde daraufhin zur Terrororganisation erklärt. Zehntausende Gülen-Anhänger wurden in der Türkei vom Staatsdienst suspendiert. Viele befinden sich in Untersuchungshaft. Gülen betreibt in 140 Ländern private Schulen, davon mindestens zwei Dutzend in Deutschland, fünf in Berlin. Seit dem Putschversuch gibt es Boykottaufrufe gegen Gülen-nahe Geschäfte. Nun sind auch Eltern verunsichert und melden ihre Kinder ab, sagt Vereinsvorsitzender Irfan Kumru. Wir haben zurzeit 63 Abmeldungen in der Schule. Das macht etwa 10% unserer Schülerschaft aus. Ein Teil ist zum Schuljahresende immer der Fall, dass Schüler weggehen, neue Schüler dazukommen. Aber von einem anderen Teil wissen wir oder denken wir, dass es mit dieser Geschichte zu tun hat. Ob die Eltern ihre Kinder tatsächlich aus den Gülen-Schulen nehmen können, müssen die Gremien des Trägervereins noch beraten. Denn die Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Schulhalbjahr bzw. Schuljahresende sei nicht eingehalten worden. Einige Eltern hätten ihre Entscheidung nach Gesprächen revidiert, die anderen 63 Elternpaare wollten aber an der Kündigung festhalten, sagt Irfan Kumru. Weil sie einfach den Druck aus dem Umfeld der Familie fürchten. Die müssen natürlich schauen, wie sie damit klarkommen. Wir sind auch nicht der Meinung, dass wir unbedingt Schüler bei uns behalten müssen, die, sage ich mal, eine sehr rigide Pro-Erdogan-Schiene fahren. Bei uns in der Schülerschaft sind sehr viele verschiedene politisch ausgerichtete Kinder. Das dürfen sie auch sein, aber sie sollten das nicht zu einem Propagandazeug machen. Hinter diesen Worten steckt die Vermutung, dass die Eltern, die ihre Kinder abmelden, wahrscheinlich Erdogan-Anhänger sind. Erdogan hat bis zu einem Machtkampf vor 3 Jahren Gülen und sein Netzwerk unterstützt. Gülens gut ausgebildete Schüler und Studenten besetzten wichtige Ämter im Staatsapparat. Jetzt werden sie entlassen und verfolgt. Experten sehen in den Gülen-Schulen Ausbildungslager einer Elite, die den Staat unterwandern soll. Das Gülen-Netzwerk, so die Kritiker, habe das Ziel, eine islamische Gesellschaft zu errichten, die den Idealen des türkischen Nationalismus und den Gesetzen der Scharia folge. In Deutschland sind 90-95% der Schüler an den Gülen-Schulen türkischer Herkunft. Die Schulen sind staatlich anerkannt und werden größtenteils von den Ländern finanziert.